Es ward gesandt der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, aber sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Seines Königreichs wird kein Ende sein.